Ich fliege. Wie wunderbar. Genial. Das ist total toll. Aber warum sollten wir von hier wegfliegen? Weil es da, wo wir hinfliegen, Piraten gibt. Piraten? Dann nichts wie weg hier. Durch alle Sterne. Tag, das Licht ich nicht ertrag.